Es sitzt ein Mädchen hinterm Steuer mit nem Helm und viel Mumm. In nem großen roten Monster-Truck fährt sie wild herum. Die Kleine gibt Vollgas vor dem Publikum. Hat keinen Führerschein, doch das nimmt ihr keiner krumm. Sie ist adrett geschminkt und hat den Killer-Instinkt. Ja, die Monster-Truck-Braut, ja, die Monster-Truck-Braut. Und eines schönen Tages fährt sie ganz legal. Dann macht sie, was sie will und steigt aufs Gaspedal. Sie fährt wie der Wind mit ihren roten Haaren. Ja, die Monster Truck baut, ja, die Monster Truck baut. Sie kann brettern und brausen und fetzen und sausen und donnern und jagen und düsen und rasen. Die Monster Truck baut, ja. Yeah.